stehen, ist uns egal. Ob in Schoko und Schwarzer vom Fahrrad fällt, ein Rabbi seine Gemeinde prellt, ein Flüchtlingsboot am Fels zerschellt, ist uns egal. Scheißegal, scheißegal, das ist uns alles scheißegal. Da könnt ihr noch so Gift und Galle speien, das ist uns scheißegal. Scheißegal, scheißegal, das ist uns alles scheißegal. Da könnt ihr noch so Gift und Galle speien, ihr könnt uns alle mal. Ob Stalins Schnauze auf Feuer fängt, ein Kommi sich drum am Baum erhängt, ein Fahrmann sich den Hals verrenkt, ist uns egal. Die Welt wegfliegt, ein Meteorit in Neukölln einschlägt, ist uns egal. Scheißegal, scheißegal, das ist uns alles scheißegal. Da könnt ihr noch so Gift und Galle speien, das ist uns scheißegal. Scheißegal, scheißegal, das ist uns alles scheißegal. Da könnt ihr noch so Gift und Galle speien, ihr könnt uns alle mal. Die ganze Zettel schmiert, die dich ein Spazier interessiert, ist uns egal.